Kundgabe 5481. Empfangen am 6.9.1952. Gott, Vater, lernet in mir den Vater erkennen. Lasset mich nicht für euch der ferne Gott sein, den ihr nur zu bestimmten Zeiten anrufet um Hilfe, wie es menschlich erlassene Vorschriften erfordern, sondern rufet mich zu jeder Zeit zu euch. Lasset mich euch immer nahe sein. Sehet in mir den Vater, der mit inniger Liebe nach seinen Kindern verlangt, und sprechet zu mir, wie ein Kind zum Vater spricht. Furchtlos, vertrauend und schlicht, dass ich mein Herz an dem Gestammel der Kinder erfreue. Erst wenn ihr Menschen mich nicht mehr in der Ferne suchet, erst wenn ihr meine Nähe empfindet, ist die rechte Bindung hergestellt mit mir, die nun auch ihre Folgen nach sich zieht. Das Einwirken meiner Liebe auf euch, die ihr meine Kinder seid und die ihr von eurer Kindschaft auch Gebrauch machen sollet. Dann werdet ihr nicht mehr einsam wandeln auf Erden. Dann habt ihr den treuesten Freund und Helfer zur Seite. Dann werdet ihr recht denken lernen und euer Erdenleben auch recht ausnützen, weil ich euch nun Anweisungen gebe, die ihr gedanklich aufnehmet und auch danach handelt. Denn ein rechtes Kind tut, was sein Vater von ihm verlangt. Lernet in mir den Vater erkennen. Denn ich will von euch geliebt, nicht aber nur als Gott gefürchtet werden. Dann wird auch euer Gebet so sein, dass ich es erhören kann, weil Liebe und Glaube darin zum Ausdruck kommen. Zu Gott aber sprechet ihr nicht so innig und zutraulich, wie ihr zum Vater reden könnet. Ihr redet dann nur so, wie ihr es traditionell gelernt habt, wie es euch der Kirchenglaube vorschreibt. Und es kann zu leicht nur eine Form bleiben, ein Gebet, das nicht im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird. Ich erhöre die Lippengebete nicht. Ich will als Vater von meinen Kindern angesprochen werden. Ich will das Herz sprechen hören, dem ich mich dann auch liebevoll zuneige und die Bitten gewähre. Wohl müsset ihr Menschen zuerst einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit erkennen lernen, auf dass der Glaube in euch erwache. Dann aber muss dieser Glaube lebendig werden durch die Liebe. Ihr müsset Gott lieben lernen als euren Vater, und dann wird kein totes oder Formverhältnis mehr zwischen uns sein. Dann stellet ihr die innige Verbindung mit mir her, die ich von euch fordere, um euch mit aller Liebe umfassen zu können. Dann habt ihr einen großen Schritt getan auf dem Wege zur Vollendung, und dann lasse ich nimmermehr von euch, und meine treusorgende Vaterliebe führet euch eurem Ziel entgegen. Ihr zieht als meine rechten Kinder ein, in die ewige Heimat, in euer Vaterhaus. Ihr tretet die Erbschaft des Vaters an. Ihr werdet schaffen und gestalten können in Licht und Kraft, gleich mir, und in meinem Willen, und ihr werdet unbeschreiblich selig sein. Amen.